Phönix aus der Asche, das werdet ihr sehen, wird das Deutsche Reich wieder neu erstehen. So wie es schon einmal war, groß, mächtig und wunderbar. Geschlossen hinterm Reich steht das deutsche Volk, es wird niemals mehr von Exoten überrollt. Sonne entgegen, sind wir Deutschlands kämpfende Kraft. Wir kämpfen gegen Juden und das rote Bestreben und hoffen, dass Deutschland bald erwacht. So wie einst das deutsche Volk aus seinen Gebieten, werden auch all unsere Feinde vertrieben. Für die Juden kein Erbarmen und kein Zurück. Wenn sie überleben, haben sie echtes Glück. Nach dem Rassenkrieg wird unsere Fahne wehen. Wir werden unseren Sieg mit einem Fackelzug begehen. Ja, unter dem Hakenkreuz der Sonne entgegen sind wir Deutschlands kämpfende Kraft. Wir kämpfen gegen Juden und das rote Bestreben und hoffen, dass Deutschland bald erwacht. Und hoffen, dass Deutschland bald erwacht. Sieg! Alle.